Kapitel 7 Nachgegraben. Als die Stadt Bad Dürrenberg bekannt gab, ihren Kurpark für die Landesgartenschau neu zu gestalten, stand es außer Frage, die Chance zu nutzen, nachzusehen, ob nicht noch Reste des Grabes im Boden verblieben waren. Angesichts der ersten Bergung innerhalb weniger Stunden war davon auszugehen, dass die Ausgräber des Jahres 1934 einiges übersehen hatten. Aus dem Bericht des Konservators Henning wissen wir etwa, dass die schönste beidseitig durchbohrte Hauerplatte eines Wildschweins damals verloren gegangen war. Die könnte jemand als Andenken eingesteckt haben. Sicher aber waren noch fehlende Knochen der Frau zu finden. Auch liegt das fragile Kinderskelett nur in Bruchstücken vor. Insbesondere erhofften wir uns, genauere Informationen über die Grabgrube selbst und die Bestattungsweise zu gewinnen. Vielleicht gab es sogar noch mehr Gräber. Für solch einen Spezialfall braucht es einen besonders versierten Ausgräber. Im August 2019 machte sich Andreas Siegel mit seinem Grabungsteam an die Arbeit. Die Dokumentation aus dem Jahr 1934 war knapp gehalten, doch lieferte sie die nötigen Hinweise auf die Lage des Grabes. Zunächst entfernte ein Bagger behutsam die oberste Schicht. Bald wurde der Graben sichtbar, in dem die Wasserleitung zum Springbrunnen verläuft und der das Grab damals touchierte. Wir hatten erwartet, dass sich dann die Grabgrube, also der Eingriff von 1934, abzeichnen würde, erzählt Siegel. Doch wir sahen nichts. Das konnte bedeuten, dass das Grab von der Seite aus, also vom Leitungsgraben her, geborgen worden war. Womöglich waren noch die oberen Teile der Grabgrube erhalten. Zudem könnte einiges in den Leitungsgraben gerutscht sein. Deshalb wurde zunächst dieser freigelegt. Bald zeigten sich im Oberflächenbereich Rötelspuren. Dann fand sich auch ein mesolithisch anmutendes Feuersteinartefakt. Und zwar genau in jenem Bereich, in dem das Grab links und rechts des Grabens vermutet wurde. Man war an der richtigen Stelle. Alles wurde penibel dokumentiert, Messbilder angefertigt. Tatsächlich entdeckten die Archäologen bald kleine Knochenfragmente, die vom Schädel des Kindes stammten, ebenso Feuersteinklingen, durchbohrte Tierzähne und immer mehr Rötel. Alle Funde wurden exakt eingemessen. Das Sediment verpackte man in Säcke. Über 20 Tonnen Bodenmaterial rund ums Grab wurden entnommen, um in der Flotationsanlage des Landesmuseums auf kleinste Funde untersucht zu werden.